Eldoradio. Kurzhörspiel. Von Beatrix Strogand. Heute Telefonsex. Hallo? Irene? Ja? Ah, na? Was machst du denn gerade? Ach, nix. Wie, nix? Naja, eben nix. So. Und was raschelt da so im Hintergrund? Was? Wo? Naja, hört sich so an, als ob du dich gerade anziehst, oder? Oder was? Na, oder ausziehst. Ist jemand bei dir, hä? Quatsch. Man kann ja nie wissen. Pah. Aber würde mich schon interessieren, warum du dich gerade jetzt ausziehst. Habe ich gesagt, dass ich das tue? Wäre doch nett, so während du mit mir telefonierst. Ach, und dann? Nun, du könntest dich bequem auf deinen Divan legen, die Augen schließen, sinnlich seufzen und mich bitten, dir was Nettes zu erzählen. Ich hab gar keinen Divan. Spielverderberin, sei doch nicht so prüde. Prüde? Ich? Ha, rat mal, was ich anhab. Hä? Was denn? Na, ein schwarzes Höschen, mein zerfetztes schwarzes T-Shirt und sonst nix. Du solltest eine Lederjacke drüber ziehen. Ja, und Stiefel. Deine schwarzen Cowboy-Stiefel. Wart mal. Hallo? Ja? Okay, jetzt habe ich's an. Ehrlich? Na klar. Und was wolltest du mir jetzt erzählen? Also, schließ die Augen, klar? So, jetzt stell dir vor, ich wäre gerade bei dir. Und wir würden Sekt trinken und ich knie vor dir auf dem Boden, neben dem Divan. Ja? Also, jetzt beginne ich Sekt in deinen Bauchnabel zu träufeln. Dann beuge ich mich über dich und lecke ihn ab. Die Tropfen perlen deinen Bauch hinab bis... Ja? Bis zu deinem schwarzen Höschen. Oh, ja. Nun, ich beug mich also weiter herab und... Moment mal, was hast du eigentlich an? Also das ist doch jetzt egal. Irgendwas. Wieso? Was hast dir egal? Wenn ich schon in Lederjacke und Cowboystiefeln auf einem Divan liege, kannst du ruhig auch was anhaben. Habe ich ja auch. So. Und was? Also gut, such dir was aus. Aussuchen? Netzstrümpfe, Jeans, Bikini, Norwegerpullover? Mensch, sei doch nicht so stimmungstötend. Stimmungstötend? Wie soll ich in Stimmung kommen, wenn ich nicht mal weiß, was du anhast? Weil du keine Fantasie hast. Ich? Keine Fantasie? Wer hat hier keine Fantasie? Wer kann sich denn nicht mal ausdenken, was sie anhat? Deine Fantasie ist zu beschränkt, meine Liebe. So. Beschränkt, ja? Vielleicht habe ich auch noch was anderes im Kopf, als deine sexuellen Fantasien zu beleben. Meine? Ich höre immer nur meine. Und überhaupt, was hast du denn so Wichtiges im Kopf, hä? Hör mal, ich stehe kurz vorm Examen. Ich büffle den ganzen Tag, während du dich auf deinem Divan regelst und Sekt schlürfst. Ich habe überhaupt keinen. Und außerdem kannst du dir ja ruhig mal etwas Zeit für mich nehmen, zwischendurch. Ach du denkst immer nur an dich selbst. Und du? Woran denkst du? Nur an deine Scheiß... Meine Scheiß was? Ach, ist doch egal. Dir ist das sowieso alles egal. Oh, also es wird mir jetzt zu blöd. Ja, mir auch. Naja, wenn du dich abgeregt hast, kannst du dich immer bei mir melden. Ich? Ruf du doch an, wenn du endlich was zum Anziehen gefunden hast. Pah. Selber pah.